ein Fragezeichen. Wieder ein Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Hier ist das Jonas, Peter Schauer, Mark Engels. Hier ist das Jonas, Peter Schauer, Mark Engels. Die drei Fragezeichen. Hey, Justus, Peter, sieh doch mal da. Da draußen bläst ein Wal. Ja, man kann die große Wasserfontäne sehen. Tatsächlich, Bob. Die Wale kommen jetzt aus dem Norden, um hier vor der kalifornischen Küste ihre Jungen zur Welt zu bringen. Hey, ich glaube, da bewegt sich was. Hm? Ja, ja, die Brandung, Justus. Nicht doch, Peter. Das meine ich nicht. Da vorne, im flachen Wasser. Hm, wo? Justus, das ist ein Wal. Ja, Peter, ein junger Wal. Oh. Sache. Er ist gestrandet. Wir müssen ihm helfen. Ja, du hast recht. Er ist ungefähr 2,5 Meter lang. Er hat sich von der Herde entfernt und findet nun aus dem flachen Wasser nicht zurück ins Meer. Ja. Da, jetzt hat ihn eine Welle an den Strand geworfen. Der muss ins Wasser zurück, sonst erstickt er und die Haut trocknet aus. Los, fasst mit an. Ja, los. Ist der Nein, das schaffen wir nicht. Das ist viel zu schwer. Das schaffen wir nie. Und es ist Ebbe. Das Wasser läuft immer mehr ab. Ja, und es dauert noch 6 Stunden, bis das Wasser so hoch ist, dass es den Wal wieder mitnimmt. Was tun wir denn jetzt? Keine Ahnung. Wir können ihn doch nicht sterben lassen. Wenn der Prophet nicht zum Berge kommt, dann muss ihm der Berg zum Propheten gehen. Bitte jetzt keine Orakelsprüche, Justus. Was soll denn das heißen? Der Berg in diesem Fall ist der Ozean. Hör zu, wenn wir einen Spaten hätten und, wartet mal, eine Plane und die alte Handpumpe, die Onkel Titus für den Schrottplatz gekauft hat und einen langen Schlauch. Dann könnten wir eine Grube graben. Ja. Und die mit der Plane auslegen. Und die voll Wasser pumpen. Wir könnten eine Art Schwimmbecken machen. Dann wäre der Wal notdürftig in seinem Element, bis die Flut wieder hereinkommt. Fantastisch. Schnell wurde beschlossen, dass Bob und Peter zum Schrottplatz fuhren und alles Erforderliche holten. Justus blieb bei dem Wal und benetzte ihn immer wieder mit Wasser. Bald waren Bob und Peter zurück und nun hoben alle drei eine tiefe Grube aus. Diese legten sie mit der Plane aus und pumpten Wasser hinein. Ich glaube, das genügt jetzt. Wir müssen den Wal endlich ins Wasser bringen. Ja, seht mal. Es ist, als ob er genau wüsste, was wir wollen. Ja. Er sieht uns an und hebt den Kopf. Na, komm, fasst an. Seid ihr bereit? Mhm. Also dann, alle zusammen. Jetzt! Der ist allein hineingesprungen. Ja. Toll, wir haben es geschafft. Mann, der Wal ist wieder im Wasser. Seht mal, wie der sich freut. Der genießt es richtig, wieder im Wasser zu sein. Und wenn später die Flut kommt, steigt das Wasser so hoch, dass er ins offene Meer zurückschwimmen kann. Ja, aber so lange können wir nicht warten, Justus. Es ist bestimmt schon 9 Uhr und wir haben versprochen, dass wir heute auf dem Schrottplatz arbeiten. Oh, und ich habe noch nicht einmal gefrühstückt. Ja, Peter, wir müssen zum Schrottplatz. Also dann, Wal, pass gut auf dich auf. Und wir kommen am Nachmittag wieder und sehen zu, wie du ins offene Meer schwimmst. Hey, was blitzt denn da draußen auf dem Meer? Das ist ein Boot. Ich glaube, es sind 2 Männer an Bord. Aber dieses Blitzen. Es sieht so aus, als ob sie ein Signal geben wollten. Nein, glaube ich nicht. Ich tippe eher darauf, dass einer der Männer ein Fernglas benutzt und dass die Lichtblitze Reflexe von der Sonne auf den Gläsern sind. Naja. Na gut. Machen wir nicht gleich aus allem ein Geheimnis. Hier in diesem Küstengebiet fahren jeden Tag Hunderte von Leuten hinaus, um sich die Wale anzusehen. Justus, Bob und Peter arbeiteten mehrere Stunden auf dem Schrottplatz. Dann endlich eilten sie an die Bucht zurück. Die Flut stieg nun ziemlich schnell. Peter erreichte den selbstgemachten Teich als erster. Als er hineinblickte, blieb er jäh stehen stach vor Schrecken. Justus. Bob, der Wal. Er ist weg. Das kann doch gar nicht sein. Aber wieso ist er denn weg? Ich weiß auch nicht. Er ist jedenfalls nicht mehr da. Vielleicht hat er es geschafft, wieder ins Meer zu kommen. Oder... Ins Meer? Peter, wie sollte er denn das gemacht haben? Ich weiß es nicht. Justus, was meinst du denn? Was du... Hey, was machst du denn da? Was suchst du denn da? Hier war ein Transportfahrzeug mit Allradantrieb. Der Wagen kam von der Straße hierher auf den Strand. Dann fuhr er rückwärts an das Becken heran und danach musste er Bretter unter die Vorderräder legen, um wieder wegzukommen. Man hat uns den Wal also geklaut. Irgendjemand ist mit einem Wagen hier gewesen und hat ihn abgeholt. Ja. Vielleicht hat jemand den Wal irgendwo gemeldet und dann kamen ein paar Leute hier, um ihn zu retten. Gute Überlegung, Peter. Wohin wendet man sich denn, wenn man einen Wal hier am Strand entdeckt? An Ocean World. Ja genau, da gibt es große Aquarien. Komm, wir rufen mal an. Wenn irgendjemand was von einem verschwundenen Wal weiß, dann die vom Institut Welt des Ozeans. Genau, Kollegen. Also los! Doch die drei Fragezeichen hatten Pech. Das Institut war an diesem Montag geschlossen und nur der automatische Anrufbeantworter meldete sich. Daher fuhren sie am nächsten Morgen hin zur Welt des Ozeans. Sie wanderten eine Weile an den großen Aquarien entlang, bis sie schließlich zu einem Gebäude mit der Aufschrift Verwaltung kamen. So, hier ist es. Mal sehen, ob jemand da ist. Tag. Tag. Guten Tag. Wir möchten einen gestrandeten Wal melden. Das heißt, er war gestrandet, bis wir dann ein Wasserbecken für ihn anlegten, damit er bis zur Flut im Wasser bleiben konnte. Ja, wir mussten nach Haus und als wir dann wieder ans Wasser kamen, war der Wal weg. Jemand hat ihn mit einem Wagen abgeholt. Mhm. Mit einem Wagen abgeholt? Ja. Und es war gestern oder heute? Nein, nicht heute, gestern. Gestern war ich nicht hier. Übrigens, ich bin Constance Carmel. Also, wenn ein gestrandeter Wal hierher gebracht worden wäre, dann hätte ich es heute früh sofort erfahren. Aber man hat Ihnen nichts dergleichen gesagt? Nein, nichts. Tut mir leid. Und jetzt entschuldige ich mich bitte. Ich muss zu meiner Vorführung. Sollten Sie doch noch irgendetwas erfahren, bitte. Unsere Karte. Wir sind Detektive. Ja, ja, schon gut. Ihr macht euch wirklich Sorgen um diesen Pilotwal oder Grauwal oder was er sonst sein mag, nicht wahr? Ja, das tun wir. Das ist sicher nicht nötig. Bestimmt geht's ihm gut. Ja, ich bin überzeugt, dass man ihn gerettet hat und gut behandelt. Danke, Miss Carmel. Tja, dann wollen wir Sie nicht länger aufhalten. Wiedersehen. Ja, tschüss. Na also. Was? Na also. Warum grinst du so, Justus? Kommen wir zu den Tatsachen. Jeder beliebige Anrufer hätte bei Ocean World gestern nur den Anrufbeantworter bekommen, genau wie wir. Er hätte erfahren, wann Ocean World geöffnet ist, aber er hätte keine Nachricht hinterlassen können. Und folglich hätte gar keine Meldung über einen gestrandeten Wal eingehen können. Mhm, es sei denn, jemand hätte Constance Carmel zu Hause angerufen. Ja. Wie kommst du darauf, Justus? Als wir die Sache erzählten, Bob, wirkte sie nicht im Mindesten überrascht. Sie hörte sich alles an, aber die einzige Frage, die sie stellte, hatten wir ja schon beantwortet. Ja, du meinst, wann das war? Genau, Peter. Sie wollte gar keine Antwort. Sie wollte uns nur wissen lassen, dass es dem Wal gut geht. Sie sagte, sie sei sicher, dass der Pilotwal gerettet worden sei. Nein, nein, sie sagte, dem Pilotwal oder Grauwal oder was er sonst auch sein mag, dem geht es gut. Also, woher sollte sie wissen, dass es ein solcher Wal ist? Sie muss ihn also gesehen haben. Gute Überlegung, Bob. Hey, für dir einen heißen Reifen. Das war Constance Carmel. Die es eben noch so eilig hatte, zur Vorführung zu kommen. Und jetzt haut sie ab. Also hat sie uns möglicherweise belogen. Nur, das beweist leider gar nichts. Ja. Am nächsten Nachmittag fanden Justus, Bob und Peter sich in ihrer Zentrale auf dem Schrottplatz zusammen, um noch einmal über alles zu reden. Naja. Es ist bei Constance Carmel wohl so wie bei den meisten Erwachsenen. Wenn man sie fragt, erwartet man schon gar nicht, dass sie einem die Wahrheit sagen. Moment, Peter. Ich schalte auf Lautsprecher. Wer kann das sein? Justus Jonas? Justus Jonas? Ja, ich habe erfahren, dass Sie heute früh bei Ocean World waren und sich nach einem vermissten Wal erkundigt haben. Ja, das stimmt. Was kann ich für Sie tun? Sie sind so eine Art Detektiv, nicht wahr? Detektiv? Ja, das sind wir alle drei. Meine Freunde und ich, wir sind die drei... Wenn Sie Detektive sind, dann sind Sie sicher daran interessiert, einen Fall zu übernehmen. Ich bin bereit, Ihnen $100 zu zahlen, wenn Sie den Wal finden und ins Meer zurückbringen. Was denn, $100 für den Wal? Wollen Sie den Fall übernehmen? Ja, sehr gern. Wenn Sie mir nur Namen und Telefonnummer... Schon gut. Machen Sie sich bitte unverzüglich an die Arbeit. Ich rufe übermorgen wieder an. Aber... Aufgelegt. Oh, Mann. $100. Das hat uns noch keiner geboten. Das dafür, dass wir den Wal ins Meer zurückbringen. Ja, ruft der Mensch an und bietet uns eine Belohnung. Irre. Seinen Namen will er nicht nennen. Er sagt doch nicht, wie er an unsere Telefonnummer kam. Aber er weiß, dass wir bei Ocean World waren. Uninteressant, ja und? Was ist, Justus? Du willst dir diese Chance doch nicht entgehen lassen. $100! Man, das ist viel Geld. Natürlich nicht. Die Frage ist nur, wo wir ansetzen sollen. Constance Carmel. Sie ist bis jetzt das einzige Verbindungsglied für uns in dieser Sache. Bob, sieh mal nach, ob sie Telefon hat. Ja, sofort, Justus. Mein Telefon will nachgucken hier. Ja, wir wissen, dass sie bei Ocean World arbeitet. Und dass sie diesen weißen Transporter fährt. Ocean World macht um 6 Uhr zu. Also endet ihre Arbeitszeit wenig später. Notfalls müssen wir versuchen, sie bis zu ihrem Haus zu verfolgen. Ja? Telefon hat sie nicht. Ja. Ja, also müssen wir dem weißen Transporter folgen. Am Abend fanden sich Justus, Peter und Bob bei Ocean World ein. Sie kamen gerade recht, um Constance wegfahren zu sehen. Für eine Verfolgung war es zu spät. Außerdem wäre diese sicherlich sehr schwierig geworden. Justus tat das Naheliegende. Er fragte einen der Arbeiter, die das Gelände von Ocean World verließen. Entschuldigen Sie bitte. Ja, was gibt es denn? Ja, wir haben gerade gesehen, dass Miss Carmel weggefahren ist. Na ja, und? Wir haben eine wichtige Nachricht für Sie. Wissen Sie zufällig, wohin Miss Carmel gefahren ist? Sie muss diese Nachricht unbedingt heute noch haben. Es ist sehr wichtig. Wohin sie gefahren ist? Ja, das weiß ich auch nicht. Hey, Joe! Weißt du, wohin Constance gefahren ist? Constance? Die hat sich gerade Tintenfische geben lassen. Sagte sie nicht was von einem Slater? Ja, Slater, richtig. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, Slater in Santa Monica. Sie sagte, dass sie nach Santa Monica wollte. Danke. Damit haben Sie uns sehr geholfen, wirklich. Der Ort Santa Monica war in einer halben Stunde mit dem Fahrrad zu erreichen. Eine schier endlose Strecke für jemanden wie Justus, der körperliche Anstrengungen hasste. Ach, endlich. Endlich sind wir in Santa Monica. Hoffentlich ist die Information noch richtig. Ja, wird schon stimmen, Justus. Ja, nun müssen wir nur noch diesen Slater finden. Na, notfalls fahren wir durch den Ort, bis wir den weißen Transporter von Constance sehen. Los, weiter. Los. Die drei Fragezeichen fuhren kreuz und quer durch Santa Monica. Justus setzte bereits zu einer herben Kritik an dieser Art der Suche an, als Peter plötzlich den weißen Transporter entdeckte. Hey, da ist der Wagen ja. Dann kommt, wir stellen die Räder hier bei den Büschen ab. Endlich, Kollegen. Ich muss sagen, mir reicht's. Constance hat sich Tintenfische geben lassen. Was? Na, für sich selbst oder den Wal? Das werden wir ja bald wissen. So. Kommt. Ja. Fertig? Na, sieht mal, da steht es ja. Slater. Klingeln wir? Na, no, bloß das nicht. Kommt, wir gehen mal um das Haus herum, aber leise. Leise. Schade, dass es schon so dunkel geworden ist. Lucky! Hey, Kollegen! War das nicht die Stimme von Constance? Ja. Ja, ich glaube ja. Sie muss da hinten sein, da, wo das Licht brennt. Flucky! Flucky! Ja, so ist es gut, Schätzchen. Ich bin ganz sicher, das war sie. Flucky! Flucky! Gutes Schätzchen. Flucky? Flucky? Wer ist denn Flucky? Hallo, da ist sie ja. Da, am Schwimmbecken. Sie hält einen Tintenfisch in der Hand. Jetzt wirft sie ihn ins Wasser. Sie hat ihn, den Wal, unseren Wal. Ja, sie hat ihn. Sie füttert ihn. Guter Schatz, Flucky. Guter Junge. Sie trägt Schwimmflossen. Und sie setzt sich eine Taucherbrille auf. Die will doch nicht. Sie ist zu dem Wal ins Wasser gesprungen. Oh Mann, er tut ihr nichts. Er spielt doch nur mit ihr. Flucky, oh, guter Junge. Vorsicht, da kommt jemand. Wir bleiben hier in den Büschen. Guten Abend, Mr. Slater. Guten Abend. Sieht nicht gerade angenehm aus, dieser Slater mit seiner spiegelblanken Glatze. Na, wie kommen Sie voran? Wann sind Sie so weit, dass wir anfangen können? Hören Sie zu, Mr. Slater. Ich habe versprochen, Ihnen zu helfen, weil es um meinen Vater geht. Ja, sicher, Constance. Um Diego geht es mir ja auch und natürlich... Dann ist es ja gut. Drängen Sie mich nicht. Das hier mache ich auf meine Art. Und die Zeit bestimme ich. Sobald Sie dazwischen funken, geht Flucky ins Meer zurück. Und dann können Sie sich selbst einen Wal suchen und trainieren. Ist das klar, Mr. Slater? Ah, ja, ist klar. Ist schon gut, Constance. Ich dachte nur, es geht schneller, wenn es sich bei Flucky um den Wal handelt, der vor einem Monat aus dem Marineland von Pacific Row entkommen ist und der dort schon seit Monaten dressiert wurde. Es geht nicht schneller, obwohl Flucky schon viele Tricks kennt. Kann ich jetzt endlich weiterarbeiten? Ja, natürlich, Constance. Ich wollte ja nur fragen. Sind Sie sicher, dass dies der Wal von Pacific Row ist? Absolut, Mr. Slater. Sehen Sie, ich habe tagtäglich mit Walen zu tun und jeder hat sein ganz besonderes Gesicht. Und Flucky würde ich unter Tausenden herauserkennen. So, und jetzt gehen Sie, ich habe zu tun. Ja. Aber dann bis später. Kommt, Kollegen. Verschwinden besser, bevor man uns bemerkt. Mr. Slater hatte den Namen Diego erwähnt. Wenn der Vater von Constance so hieß, dann war er vermutlich der Bootsverleiher unten am Hafen. Justus, Bob und Peter beschlossen, mit ihm zu reden. Sie hofften, von ihm irgendetwas über Slater und Constance erfahren zu können. Da ist es. Bootsvermietung Diego Carmel. Er kommt gerade raus. Guten Tag, Sir. Wir möchten zu Mr. Diego Carmel. Aha. Ah, Sie sind Mr. Carmel. Kapitän Carmel, ja. Mhm. Das Telefon. Wollen Sie nicht rangehen? Ach, was soll's. Vorige Woche habe ich mein Boot verloren. Bei dem schweren Unwetter. Nun rufen Leute an, die es für eine Angeltour mieten wollen und ich habe gar kein Boot. Oh, das ist natürlich schlimm für Sie, Mr. Carmel. Das wussten wir nicht. Ah, wollt ihr drei etwa auch angeln? Nein. Wir wollten Sie sprechen, Captain Carmel. Wir haben von Ihrer Tochter eine Nachricht für Sie. Von meiner Tochter? Ja, von Constance. Und worum geht es? Ach, es ist nicht besonders wichtig. Wir trafen sie bei Ocean World und sie bat uns, ihnen auszurichten, dass sie heute Abend länger arbeiten wird. So. Aha. Und ihr? Seid ihr zufällig die drei Detektive? Ja, sind wir. Wie war das mit Ihrem Boot, Captain Carmel? Also... Wir kamen von Baja California hoch, Mr. Slater und ich. Da lief das Boot bei dem Sturm voll und sank. Ich hatte einen Angelausflug mit Mr. Slater gemacht. Wir mussten schwimmen. Weil Ebbe war, wurden wir weit rausgetrieben. Die Küstenwache hat uns dann aufgefischt. Tut uns leid, dass Sie Ihr Boot verloren haben, Mr. Carmel. Naja, sowas passiert. Also, ich finde es ganz toll, wie Ihre Tochter Wale dressiert. Ja, bei Ocean World. Dieser Slater hat zufällig sehr großes Interesse am Trainieren von Walen. Ja, das kann man sagen. Er hat ein Haus in Santa Monica. Und dort hat er ein Schwimmbecken, ein riesiges Schwimmbecken. Na, ich muss jetzt weiter. War nett, mit euch zu reden. Vielen Dank, Mr. Carmel. Wiedersehen. Ciao. Ein sympathischer Bursche. Schlimm, die Sache mit seinem Boot. Ja, Aber seltsam, diese Falte unter seinem Auge. Sieht eigenartig aus, nicht wahr? Ja, da muss ich dir recht geben, Bob. Na, dennoch, mir ist Carmel sympathisch. Na, das wär's also. Wir fahren besser zurück. Da kommt ein Fischer. Sieht aus, als hätte er in einen sauren Apfel gebissen. Hey, was treibt ihr hier? Nichts weiter, Mister. Wir haben nur mit Mr. Carmel gesprochen. Ist der wohl nicht verboten, oder? Mit Diego Carmel? Willst du mich auf den Arm nehmen, du Lümmel? Diego liegt im Krankenhaus auf der Intensivstation. Er hat eine Lungenentzündung, weil er so lange im Wasser war. Aber er war doch eben hier. Unsinn, er ist im Krankenhaus und ringt mit dem Tode. Das weiß ich genau. Ich komme doch gerade von dort. Und nun verschwindet, oder soll ich euch Beine machen? Am nächsten Tag suchten die drei Detektive Constance Carmel noch einmal in Ocean World auf. Wieder schlenderten sie zunächst an den Aquarien und Wasserbecken vorbei. Wenn der Mann gestern Abend im Fischereihafen nicht Captain Carmel war, wer war er dann? Eine interessante Frage, Peter. Es fällt mir schwer, es zu sagen, aber ich bin ein Idiot. Ein Vollidiot, ein leichtgläubiger Blödmann. Ach, was sagst du denn da, Justus? Ich hörte nicht auf meine innere Stimme. Ich glaubte ja nicht, was ich mit eigenen Augen sah. Dieser Mann vor Captain Carmels Büro konnte gar nicht Captain eines Charterboots sein. Nein, warum nicht? Ach, na, seine Kleidung passte einfach nicht dazu. Er hat doch nicht die Statur oder die Hände eines Bootsführers. Und dann sein rechtes Auge. Ja, du meinst diese scharfe Falte darunter. Mhm. Ich dachte erst, erinnerst du dich noch an diesen Engländer, den wir voriges Jahr kennengelernt haben? Natürlich, Bob. Mhm. Du meinst den mit dem Monokel. Ja. Daran dachte ich auch. Du glaubst, er hat die Falte unter dem Auge, weil er ein Monokel trägt? Nicht unbedingt ein Monokel, Peter. Es könnte auch ein Juwelier oder Uhrmacher sein. Die benutzen häufig Lupen, sodass sich so eine Falte unter ihrem Auge bilden könnte. Ach, der Mann war so sympathisch. Also, ich habe ihm geglaubt. Ja, wir doch alle, Peter. Es geht doch auch nicht so sehr darum, wer dieser Mann ist. Ja, sondern? Es geht mehr darum, was er gesagt hat. Er wies uns doch direkt darauf hin, dass dieser Slater ein Schwimmbecken und zugleich Interesse am Training von Walen hat. Ja, genau, Bob. Als ob er uns sagen wollte, seht doch mal bei Slater nach. Ja. Aber warum hat er sich als Constance Vater ausgegeben? Wahrscheinlich, um zu erklären, warum er aus Carmels Büro kam. Vielleicht hatte er es gerade untersucht. Tja, aber wozu? Was wollte er da? Hey, da kommt Constance. Hallo! Hallo, ihr drei. Sucht ihr etwa mich? Ja, wir wollten zu Ihnen, Miss Carmel. Es geht um Flucky. Flucky? Seid ihr also immer noch hinter eurem Wal her? Was wollt ihr von Flucky? Wir sind nicht mehr hinter ihm her. Wir sind sehr froh darüber, dass er in Mr. Slaters Schwimmbecken und damit in Sicherheit ist. Wir wissen, dass sie sich um ihn kümmern. Aber es gibt da ein paar Dinge, über die wir mit ihnen reden müssen. Wir möchten ihnen helfen, Miss Carmel. Wirklich, nur darum geht es. Mir helfen? Wie meint ihr das? Wir glauben, dass ihnen jemand nachspioniert. Mhm. Heute kam ein Mann aus Kapitän Carmels Büro. Er gab vor, ihr Vater zu sein. Dabei liegt ihr Vater doch im Krankenhaus. Er gab sich als mein Vater aus? Mhm. Seltsam. Warum sollte er so etwas tun? Ich verstehe das nicht. Wir werden das klären, Miss Carmel. Wir sind schließlich Detektive. Na schön, akzeptiert. Wir werden bald ganz genau wissen, was da gespielt wird. Gut, reden wir drüber. Fahrt ihr in meinem Wagen mit? Wir können uns unterwegs unterhalten. Mhm. Vielen Dank, Miss Carmel. Sagt Constance zu mir. Wenn es euch recht ist, werde ich euch auch beim Vornamen nennen. Hm? Du bist Justus, nicht wahr? Und ja. Du bist Bob? Nein, ich bin Peter. Also ich bin Bob. Dann ist ja alles klar. Also, fahren wir. Auf der Fahrt erzählte Constance, dass Oscar Slater zu ihr gekommen war und ihr von dem gestrandeten Wal berichtet hatte. Er hatte den Wal von einem Boot aus gesehen, als die drei Detektive am Strand die Grube schaufelten. Mit Slater zusammen hatte sie den Wal geborgen und in das Schwimmbecken nach Santa Monica gebracht und dabei festgestellt, dass es sich um Flagge handelte. Wir konnten ihn ja nicht zum Ocean World bringen. Die hätten sofort Pacific Row informiert. Ich sagte Mr. Slater, dass ich den Wal nach ein oder zwei Tagen wieder im Meer aussetzen würde. Aber das wollte er nicht. Nein, Er gestand mir, dass er gar nicht mit meinem Vater zum Angeln gefahren ist, sondern Taschenrechner in großer Menge nach Mexiko schmuggeln wollte. Taschenrechner? Ja, um sie dort mit hohem Gewinn zu verkaufen. Und jetzt ist das Boot mit der Ladung untergegangen. Ja. Slater sagt, die ganze Ware liegt auf dem Meeresgrund, geschützt durch einen wasserdichten Behälter. Ware im Wert von $30,000. Und die Hälfte gehört meinem Vater. Slater möchte jetzt die Ware bergen. Ja, das will er. Und dabei soll ihm der Wal helfen, denn das Wrack liegt wahrscheinlich zu tief für einen Taucher. Ich verstehe nur nicht, wie Flucky das machen soll. Nun, ich werde ihm einen Gurt umbinden und eine Videokamera daran befestigen. Dann können wir auf dem Bildschirm verfolgen, wohin Flucky schwimmt und was er sieht. Er muss eine große Fläche absuchen, denn wir wissen ja nicht, wo das Wrack liegt. Das ist klar. Es war Ebbe und ihr Vater wurde weit abgetrieben. Da konnte er sich nicht merken, wo das Boot untergegangen ist. Ich sehe, du hast verstanden. Aber nun zu euch. Wieso interessiert euch der Wal? Wir haben einen Auftraggeber. Er will, dass der Wal möglichst schnell ins Meer und damit in die Freiheit entlassen wird. Wieder ins Meer? Wieso will er das? Tja. Ich weiß es nicht. So, wir sind da. Wenn ihr wollt, könnt ihr zusehen, wie ich mit dem Wal arbeite. Oh ja, sehr gern. Ach, da ist ja auch Mr. Slater wieder. Und diesmal hat er jemanden mitgebracht. Hey Justus, das ist doch der Mann, der sich uns als Konstanz Vater vorgestellt hat. Ja, der Mann mit der eigenartigen Falte unter dem Auge. Ja. Mr. Slater? Ja? Sie sagten, dass Sie sich nicht einmischen wollen. Will ich auch gar nicht, Miss Carmel. Wer sind denn diese Jungen? Ach, Freunde von mir. Und wen haben Sie mitgebracht? Ich habe nicht vor, Sie zu belästigen, Miss Carmel. Mein Name ist Donner, Paul Donner. Ich bin ein alter Freund Ihres Vaters. Ein alter Freund aus Mexiko. So, na schön. Ich habe zu tun. Diese drei Jungen helfen mir. Sie verstehen auch eine Menge vom Tauchen, oder nicht? Und ob wir was davon verstehen. Wir tauchen ziemlich oft im Meer. Das ist ja fabelhaft. Also dann, kommt. Constance erzielte beachtliche Fortschritte bei dem Wal. Begeistert beobachteten die drei Detektive sie bei ihrer Arbeit. Schließlich nahm sie gar die Stimme des Wals auf Tonband auf. Als sie das Band wieder abspielte, reagierte Flucky erstaunlich. Er wurde von seiner eigenen Stimme angelockt. 2 Stunden blieb Constance bei dem Wal, dann fuhr sie mit den 3 Fragezeichen nach Rocky Beach zurück. Haben Sie schon mit Ihrem Vater gesprochen, Constance? Ich meine, geht es ihm so gut, dass er sprechen kann? Ja, aber er redet immer dasselbe. Er möchte mir wohl etwas mitteilen, aber ich verstehe ihn nicht. Naja, ihr seid Detektive, vielleicht könnt ihr einen Sinn darin finden. Was sagt er denn? Ja, also er sagt, du musst die beiden langen Stangen gut im Blick haben und zusammenbringen. Die beiden langen Stangen im Blick haben? Ja. Sagt euch das was? Könnte er Slater und Donner damit meinen? Sie sind beide ziemlich dürr, wie die Bohnenstangen. Aber wieso zusammenbringen? Also, das ergibt keinen Sinn. Ich fahre jetzt zur Klinik und besuche meinen Vater. Vielleicht kann er es mir erklären. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Constance, Sie fahren zu schnell. Ist etwas mit den Bremsen? Ja, die Bremsen... Sie funktionieren nicht. Was? Ja, ich trete ganz durch, aber es passiert nichts. Oh. Aufpassen! Da vorne ist eine scharfe Rechtskurve. Das schaffen wir nie. Wir knallen gegen die Mauer. Nein. Vorsicht! Oh Gott! Ich kann den Wagen nicht halten. Ziehen Sie den Wagen nach links, nach links. Constance! Oh, die Mauer! Ich komme nicht an der Mauer vorbei. Oh, das war knapp. Oh, ich will erst mal aussteigen. Das ist ja nur ein kleiner Blechschaden. Ein Glück, dass der Wagen sich gedreht hat. Ich dachte, der kippt um. Das haben Sie toll gemacht, Constance. Danke. Wie ein Profi. Kompliment. Frau Peter, was ist mit euch? Seid ihr in Ordnung? Ja, was ist? Alles okay? Keine Sorge, ist alles klar. Ja, bei mir auch. Nur die Knie schlottern ein wenig. Wenn es weiter nichts ist. Irgendjemand hat an den Bremsen herumgefummelt. Das kann nur einen Sinn haben. Welchen? Was ist denn für ein Sinn? Irgendjemand will genau das Gegenteil von dem, was Slater will. Das Gegenteil von dem, was Slater will, Justus. Slater will das Wrack finden und die Ladung heben. Richtig. Und das gefällt jemandem nicht. Er versucht genau das zu verhindern. Aber warum, Justus? Warum? Weil möglicherweise etwas an Bord des Schiffes ist, was ihn in Schwierigkeiten bringen wird. An diesem Tag rief Justus bei mir an. Er rang mir, dem Freund der drei Detektive, das Versprechen ab, Erkundigungen für sie einzuholen. Am späten Nachmittag kamen Bob und Peter zu Justus in die Zentrale auf dem Schrottplatz. Noch einmal riefen sie bei mir an. Hitchcock. Sir? Hier ist Justus Jonas. Ah, Justus. Ich habe einiges erfahren, nur weiß ich noch nicht, wie das zu euren Ermittlungen passt. Bitte sagen Sie mir, was es ist, Sir. Also hör zu. Ich habe gerade mit Mexiko telefoniert. Kapitän Diego Carmel und Oscar Slater waren am 10. Februar im Hafen von La Paz. Das Boot lag 2 Tage im Hafen und legte am 12. Februar wieder ab. Vielen Dank, Mr. Hitchcock. Dann ist mir einiges klar. Captain Carmels Boot ist am 17. Februar gesunken. Es war also auf der Heimfahrt, als es in das Unwetter geriet und sank. Richtig, Justus. Das bedeutet, entweder mussten Slater und Captain Carmel die Ladung Taschenrechner wieder mit zurücknehmen, oder Slater hat Miss Constance belogen, als er ihr sagte, das ganze Zeug sei noch an Bord gewesen, als das Boot sank. Was meinen Sie, Sir? Ich glaube, Slater hat gelogen, Justus. Aber Klarheit über diesen Fall erhält wohl nur, wer in die Tiefe geht. Ja, Sir. Ich habe verstanden. Vielen Dank, Sir. Wir werden in die Tiefe gehen. Tja, Alfred Hitchcock rät uns, das Wrack zu suchen und heraufzuholen, was drin ist. Jedenfalls sind es keine Taschenrechner. Das ist so gut wie sicher. Ja, sondern irgendetwas, was Slater aus Mexiko geschmuggelt hat. Ja, das glaube ich auch. Slater will, dass der Wal möglichst bald eingesetzt wird. Und dann gibt es jemanden, der will es verhindern. Ja, weil der nicht will, dass das ans Tageslicht kommt, was da unten im Boot ist. Ja, das ist richtig, Peter. Aber was kann das sein, das da unten bleiben soll? Ich habe keine Ahnung. Aber es muss wohl etwas sein, was denjenigen mit dem Gesetz in Konflikt bringen würde. Justus Jonas? Constance. Hallo, Constance. Was gibt es? Ich habe mich von Slater dazu überreden lassen, den Wal morgen auf die Suche nach dem Boot zu schicken. Ich wollte euch bitten, dabei zu sein. Gern, Constance. Wann sollen wir kommen und wohin? Als Justus und Peter am Fischereihafen von San Pedro eintrafen, hatte Constance den Wal schon zu Wasser gebracht. Sie stand zusammen mit Oscar Slater auf den Planken eines Motorbootes. Bob war nicht mitgekommen. Er blieb am Strand, ausgerüstet mit einem wasserdichten Tonbandgerät, dem Tonband mit Flackes Lockrufen und einem Walkie-Talkie. Justus, der ein Walkie-Talkie unter seiner Jacke versteckt hatte, konnte jederzeit Verbindung mit ihm aufnehmen. Da ist sie ja, dort im Taucheranzug. Hallo, Constance. Hallo, Justus. Guten Morgen, Peter. Ich sehe, du hast deinen Taucheranzug auch dabei. Sieht gut aus, ne? Prima. Ich habe eine Sauerstoffflasche für dich. Mr. Slater, es kann losgehen. Sie können starten. Na, endlich. Na los, kommt an Bord, ihr beiden. Ja. Wo ist Flucky? Da draußen. Der schwimmt nicht weg. Ihr hört sofort, wenn ich ihn rufe. Also, macht die Leinen los. Die Leinen sind los, Mr. Slater. Na gut, also dann... Der Wal begleitete das Motorboot hinaus aufs Meer. Slater fuhr nach Süden und entfernte sich ungefähr 5 Kilometer von der Küste. Dann begann die Suche. Sie dauerte mehrere Stunden und sie blieb erfolglos, obwohl der Wal überall umherschwamm. Die Videokamera auf seinem Rücken lief und auf dem Bildschirm eines Fernsehgerätes konnten Slater, Constance, Justus und Peter den Grund des Meeres sehen. Das versunkene Boot erschien jedoch nicht auf dem Bildschirm. Nichts. Absolut nichts. Aber das Boot muss doch hier irgendwo sein. Warum findet der verdammte Wal es nicht? Es gibt nur eine Möglichkeit, zu dem Wrack zu kommen. Die beiden langen Stangen. Was faselst du da? Ach, mein Vater sagt immer wieder etwas von 2 langen Stangen. Moment mal. Hm? Jetzt weiß ich, was er gemeint hat. Konstanz, sehen Sie doch. Da ist der Sendemast am Ufer. Und dort der hohe Schornstein. Ja. Es sind 2 lange Stangen. Nun stellen Sie sich vor, wie sie im Sturm aussehen würden. Noch dazu für jemanden, der im Wasser ist. Halt, halt, halt. Erklär mir mal genauer, was du da redest. Als das Boot zu sinken begann, suchte Captain Carmel nach einem festen Punkt am Ufer. Und da sah er diesen Sendemast. Mit dem Fabrikschornstein dahinter. Deshalb der Hinweis von ihm, man müsse die beiden Stangen zusammenbringen. Ja? Na und? Na und? Na, sehen Sie es denn nicht, Mr. Slater? Sie müssen so lange an der Küste entlangfahren, bis diese beiden hohen Bauten die Stangen genau hintereinander sind. Wenn dieser Fall eintritt, sind sie auf der Höhe, auf der das Wrack ist. Ja, tatsächlich. Das ist richtig. Mensch, du hast was auf dem Kasten, Junge. Slater lenkte das Motorboot an der Küste entlang, bis der Sendemast und der Schornstein genau hintereinander waren. Und dann dauerte es nicht mehr lange, bis das versunkene Boot auf dem Bildschirm erschien. Jetzt legte auch Peter seinen Taucheranzug an. Wir haben es! Endlich! Endlich haben wir das Boot gefunden! Gut, Mr. Slater. Peter und ich tauchen jetzt. Vielleicht liegt es ja doch nicht so tief unten. Und wenn wir es nicht schaffen, wird Flucky holen, was wir suchen. Peter, bist du soweit? Mm, ja, aber ich habe keinen Sauerstoff. Was? Was sagst du da, Peter? Aber das ist doch unmöglich. Hier, der Druckmesser, der zeigt an, dass die Flasche voll ja, ist. Ja, stimmt, aber die Flasche ist dennoch leer. Jemand muss den Zeiger festgestellt haben, sodass er ständig auf voll steht. So, lass mal sehen. Hier. Tatsächlich? Kein Sauerstoff. Sag ich doch. Ein weiterer Versuch zu verhindern, dass wir die Taschenrechner bergen. Damit war zu rechnen. Es tut mir leid, Constance. Ich kann nicht mitkommen. Jetzt müssen Sie es allein versuchen. Nein, Flucky wird es tun. Mr. Slater, wo ist das, was der Wal raufholen soll? Und was ist es, ein Kasten? Ja, ja, ja, richtig. Eine wasserdichte Metallkassette. Mhm. Sie muss an Deck oder neben dem Wrack liegen. Ich wollte sie noch irgendwie mitnehmen, aber da konnte Sagen Sie, Mr. Slater, wie lange kennen Sie Mr. Donner schon? Wer ist der und was wissen Sie über ihn? Ach, was sollen diese dummen Fragen? Machen wir doch lieber weiter. Nein, nein, nein, nein, nein. Antworten Sie, Mr. Slater. Wenn Sie es nicht tun, gehe ich nicht zu dem Wrack runter. Na schön, na schön, na schön. Regen Sie sich nur nicht auf, Constance. Also, ich bin Paul Donner vor ein paar Jahren in Europa begegnet. Wir waren dort beide geschäftlich unterwegs. Später traf ich ihn dann in Mexiko. Auch als Sie beim letzten Mal in Mexiko waren, Mr. Slater? Klar, glaub schon. Er hat eine kleine Druckerei in La Paz. Wir sind alte Freunde und haben uns dort getroffen. Gibt's daran was auszusetzen? Nein, gibt es nicht. Gut, dann überprüfe ich jetzt mein Sauerstoffgerät. Sorgen Sie dafür, dass wir nicht abgetrieben werden, Mr. Slater. Ist gut. Ich pass auf. Constance. Ja, Justus? Ich finde, wir sollten nachsehen, was die Kassette eigentlich enthält, bevor wir sie Mr. Slater übergeben. Ein guter Vorschlag, Justus. Du hast recht. So machen wir es. Danke. Constance, sind Sie soweit? Ja. Kann losgehen. Es ist also eine dunkelgrüne Metallkassette. Etwa 60 cm lang und 30 cm breit. Okay. Hoffentlich begreift der Wal, was wir von ihm verlangen. Hier ist es sehr tief. Ich komme wahrscheinlich nur bis in die Nähe des Wracks. Na, wir werden sehen. Viel Glück, Constance. Und passen Sie auf sich auf. Werde ich, Peter. Bis gleich. Hoffentlich schafft sie es. Ja, bestimmt, Mr. Slater. Sehen Sie? Auf dem Bildschirm können Sie sehen, dass der Wal schon auf dem Weg zum Wrack ist. Er taucht ab. Jetzt bin ich gespannt. Peter, übernimm du das Steuer. Und versuche, das Boot ruhig zu halten, ja? Ja, gerne. Was ist denn los? Wieso haben wir denn kein Bild mehr? Constance hat die Videokamera ausgeschaltet. Was soll sowas? Peter, ich glaube, Constance hat die Kassette gefunden. Schnell, Slater sieht gerade nicht her. Du musst Bob verständigen. Er soll das Tonband einschalten. Ja, ich glaube, es wird Zeit. Ja, da ist Constance wieder. Und der Wal ist auch da. Sie haben die Kassette. Schnell, Just, nimm dein Walkie-Talkie und ruf Bob. Schon dabei. Hallo, Bob. Hier spricht erster Detektiv. Hörst du mich? Bob, schalte das Tonband ein. Lass Flackys Lied hören. Constance, Sie haben es geschafft. Da kommen Sie, schnell. Geben Sie mir die Kassette. Kommen Sie an Bord, schnell. Just, ich habe verstanden. Ich schalte ein. Constance, der Wal soll mir die Kassette geben. Was ist denn mit dem Wal? Warum taucht er weg? Ich weiß nicht, Mr. Slater. Lassen Sie mich an Bord kommen. Constance, wo ist die Kassette? Das haben Sie doch gesehen. Der Wal hat sie. Aber der Wal ist weg. Wo ist er denn? Um Himmels Willen, Constance, tun Sie doch was. Ich muss die Kassette haben. Es darf doch nicht alles umsonst gewesen sein. Da hinten ist der Wal, Mr. Slater. Sehen Sie? Er schwimmt zur Küste. Hinterher! Peter, lass mich ans Ruder. Wir müssen hinterher! Das Tonbandgerät ins Wasser gelegt und den Wal mit dessen eigener Stimme angelockt. Als das Motorboot den Strand erreichte, hielt Bob die Metallkassette bereits in der Hand. Da ist Bob! Der Wal hat ihm die Kassette gegeben! Fantastisch! Endlich! Da ist ja auch der Wal! Er bleibt in Ufernähe. Los, aussteigen. Na los, Bob, gib mir die Kassette. Vorsicht, Mr. Slater. Sehen Sie, da drüben bei der Düne ist ein maskierter Mann. Er hat einen Revolver. Und er kommt auf uns zu. Stehen bleiben. Keiner bewegt sich oder ich schieße. Wer ist das? Du gibst ihm die Kassette nicht, Bob. Und ob er sie mir gibt, Slater. Her damit. Sie sind Mr. Paul Donner. Sie können die Maske ruhig abnehmen. Ich erkenne Sie auch so. Donner? Ich? Was befindet sich in der Kassette, Mr. Donner? Das geht dich gar nichts an. Hier mit der Kassette. Tut mir leid, Mr. Donner. Sie werden die Kassette nicht bekommen. Lassen Sie die Waffe fallen. Sehen Sie? Polizisten kommen zu uns. Wir haben Sie vorsorglich informiert, Mr. Donner, weil wir ahnten, dass so etwas passieren würde. Polizei? Nein. Her mit der Kassette. Ich nehme das Motorboot. Das geben wir Ihnen aber nicht. Peter! Nein! Peter! Schon gut, Justus. Ich hab den Revolver. Das war leichtsinnig, Peter. Wenn er nun geschossen hätte. Hat er aber nicht. Hierher, Kommissar Reynolds! Hierher! Gib mir die Waffe, Peter. Hallo, Bob. Hallo, Justus. Wie ich sehe, habt ihr mir mal wieder die Arbeit abgenommen. Kann mir jemand erklären, was hier eigentlich los ist? Und ob ich das kann, Herr Kommissar? Es geht um den Inhalt dieser Metallkassette. So, um den Inhalt von dieser Kassette. Was ist denn drin? Vielleicht ist Mr. Slater so freundlich und öffnet sie. Er dürfte den Schlüssel für die Kassette haben. Ach, ich? Ein Schlüssel? Wieso denn? Natürlich haben Sie den Schlüssel, Slater. Diese dumme Maske kann ich wirklich abnehmen. Ihr habt mich ja sowieso erkannt. Also gut, ich habe einen Schlüssel, ja. Gib mir die Kassette, Bob. Aber gerne doch, Mr. Slater. Hier haben Sie sie. Wenn es unbedingt sein muss. Geld! Es ist Geld drin! Lauter Geldbündel. Oh. Das müssen mehr als 100.000 Dollar sein. Darf ich mal sehen? Aha. Wie ich es mir dachte. Alle Scheine haben die gleiche Seriennummer. Was? Falschgeld, Herr Kommissar. Jetzt ist mir alles klar. Na, tatsächlich, Justus? Dann lass mal hören. Mr. Slater wollte das Geld aus dem Wrack holen. Um jeden Preis. Aber ein anderer wollte eben dies verhindern. Auch um jeden Preis. Er beschädigte sogar die Bremsen von Constance' Wagen. Und er leerte die Sauerstoffflasche. Das hat er im Haus von Diego Carmel am Hafen gemacht, wo wir ihn neulich schon getroffen haben. Du behauptest, dass ich es war, Justus. Unerhört. Natürlich sind Sie derjenige, der uns den Auftrag gegeben hat, den Wal so schnell wie möglich ins Meer zurückzubringen, Mr. Donner. Sie wollten, dass dieses Falschgeld auf dem Meeresgrund bleibt. Ich? Aber das ist ja... Wozu? Warum sollte ich das wollen? Ja, weil Sie derjenige sind, der die Scheine gedruckt hat. Ich habe lange über die Falte unter Ihrem Auge nachgedacht. Jetzt weiß ich es. Es ist die Spur, die die Lupe hinterlassen hat. Die Lupe, die Sie verwenden müssen, wenn Sie die Zeichnung für die falschen Geldscheine machen. Nun, Mr. Donner, was sagen Sie dazu? Ja, es ist wahr. Ich habe das Falschgeld gemacht. Slater hat mich dazu gezwungen. Er hat mich erpresst. Sei still, Paul. Kein Wort mehr. Nein, jetzt rede ich. Herr Kommissar, ich wollte verhindern, dass das Falschgeld in Umlauf kommt. Ich wollte nicht wieder straffällig werden. Ich bin schon einmal wegen einer solchen Sache im Gefängnis gewesen. Aber seitdem lebte ich ehrlich. Ich hatte mir damals geschworen, nie wieder Gefängnis, nie wieder. Und dann kam Slater. Gut, gut, gut. Ich verstehe, Mr. Donner. Das Geld ist beschlagnahmt. Mr. Donner und Mr. Slater, Sie beide begleiten mich ins Polizeipräsidium. Gut gemacht, Justus. Ausgezeichnete Arbeit. Danke, Herr Kommissar. Aber es ist nicht allein mein Verdienst, sondern auch das meiner Kollegen Bob und Peter. Natürlich. Auch euch beiden vielen Dank. Und was macht ihr jetzt? Ja, wir haben jetzt endlich Zeit, uns mit dem Superwal zu beschäftigen. Sehen Sie, Herr Kommissar, der wartet schon auf uns. Er ist ungeduldig. Er will mit uns spielen. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Vergesst aber nicht, ins Präsidium zu kommen. Ich brauche eure Aussage. Natürlich kommen wir, Mr. Reynolds. Sie können sich wie immer auf uns verlassen. Die drei Fragezeichen.